1. In diesem Psalm druck David sein Absicht aus, die Nade und das Recht zu besingen, wobei sein Lobli direkt und Jahweh richtet. 2. Er nimmt sich vor, ein Leben in Integrität zu führen, und fragt sich, wann Gott im begegnen Word, waren der innerhalb seines eigenen Hauses mit Aufrichtigem hasen handelt. 3. Er waget sich, moralisch voerpflichtend zu betrachten, und distanziert sich entschieden von jeglichem Unrecht, damit Diocese keenen negativen Einfluss auf ihn gewinnt. 4. Ein falscher Charakter soll im Fernbleiben, da ernst lassen ist, keenele Gemeinschaft mit dem Bösen zu pflegen oder dessen Einfluss in seinem Leben zu akzeptieren. 5. Wer seinen Mitmenschen heimlich verleumdet, wird von ihm zur Rechenschaft gezogen, und auch Personen mit hochmütiger Gesinnung oder aufgeblasenem Stolz werden nicht in seiner Nähe dulden. 6. Sein Augenmerk gilt den truen Bürgern des Lands, damit dies in seiner Gemeinschaft leben können, wobei er diegenigen im Dienen dürfen, die einen redlichen Lebensweg verfolgen. 7. Niemand, der betrügerisch Absichten hegt, darf in seinem Haus wohnen, und Personen, die Lügen verbreiten, wer den keenen dauerhaften Platz in seiner Gegenwart finden. 8. Jeden Morgen wird konsequent gegen die Gesetzlosen im Land vorgehen, ml Jubeltäter aus der Stadt Jahweh zu entfernen und so die gerechte Kiet wiederherzustellen.